wenn die Ungewitter toben. Sendet Jesus mir Vertrauen, mir von oben Heil und Licht. Heil und Licht, Heil und Licht, sendet Jesus mir von oben Heil und Licht. Schreckt mich nicht, Tränen.